Ausländische Medien berichteten jüngst über das revolutionäre Wirken von Marschall Kim Jong-un. Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, die Zeitungen Dagongbao und Wenhuibao und der Satellitenfernsehsender Phoenix in Hongkong von China und die Internet-Homepages der russischen Gruppe für Solidarität mit der TVJK, des nigerianischen Nationalen Kim Il-sungismus Kim Jong-ilismus Studentenkomitees, des Nationalen Zuzi-Ideologie-Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo und der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan fragten die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un die Quellwasserfabrik Ryong-Aksan aufgesucht hatte. Die lautische Zeitung Vientiane Times, die Internet-Homepages des russischen Instituts für Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus und der russischen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentengesellschaft in Rostov, die russische Internetzeitschrift Remchichi und die russischen Internet-Homepages Klasovaya Boriba und Patriotie Moskva und die Internet-Homepages des nigerianischen Nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitees und der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan veröffentlichten die Nachricht, dass Kim Jong-un die Spritzenfabrik Daedonggang besichtigt hatte. Mit dieser Nachricht meldete die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitungen, dass sich Kim Jong-un zusammen mit den Personen, die zum erfolgreichen Atomsprengkopf-Explosionstest beigetragen hatten, zum Andenken hatte fotografieren ließ. Die indische Zeitung World Mirror berichtete, dass Kim Jong-un die neu gebaute Sauerstofffabrik für Gesundheitswesen besucht hatte. In den Massenmedien erschienen die Fotos von Kim Jong-un.